Der südkoreanischen Internetzeitung OMI News vom 30. Mai zufolge erklärten die südkoreanischen Organisationen für Vereinigungsbewegung, wie die Notzeittagung Gyeongnam gegen Krieg und für Frieden im Bezirk Südgyeongsang und die Direktion Gyeongnam des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, dass sie zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni bunte Vereinigungsveranstaltungen organisieren werden.